Länder of Last Resort. Die besondere Problematik, die daraus entsteht, dass die EZB für die Nationalstaaten im Euroraum nicht der Länder of Last Resort ist, habe ich bereits wiederholt geschildert. Sie ist für eine Währungsunion ohne gemeinsames staatliches Dach zentral. EZB-Präsident Draghi hatte nach seiner Amtsübernahme im November und Dezember 2011 wiederholt recht klar gesagt, dass eine monetäre Finanzierung durch die EZB mit dem Maastricht-Vertrag ausgeschlossen sei und für ihn auch in Zukunft ausscheide. Er hatte gleichwohl das am 9. Mai 2011 beschlossene und im August 2011 erweiterte Ankaufsprogramm der EZB für Staatsanleihen verteidigt, weil es die Funktionsfähigkeit des geldpolitischen Transmissionsmechanismus sicherstelle. Diese restriktive Haltung traf in der angelsächsischen Welt auf weit verbreitete Unzufriedenheit. John Paulson forderte in der Financial Times am 15. Dezember 2011: "The Eurozone needs a post-Lehman-style firewall" und schlug ein ECB Sovereign Guarantee Program vor. Damit solle Spanien, Italien und anderen Ländern ermöglicht werden, ihre fälligen Schulden at reasonable rates bei der EZB zu refinanzieren. So solle der europäische Bankensektor vor der Ansteckung durch die Staatsschuldenkrise im Euroraum bewahrt werden. Die EZB ist zwar kein Lender of Last Resort für die Staaten, es gehört aber zu ihren Kernaufgaben, dass sie ein solcher für die Banken ist. Dieser Aufgabe wurde sie ja auch durch die beiden Zuteilungen von zusammen über 1 Billion Euro für 3 Jahre am 21. Dezember 2011 und 29. Februar 2012 gerecht. Es ist legitim, wenn Banken dieses Geld auch für den Ankauf von Staatsanleihen verwenden. Dies ist ein sicheres Geschäft, wenn diese Anleihen nicht länger als 3 Jahre laufen und sich höher als mit dem EZB-Refinanzierungszins, gegenwärtig 1%, verzinsen. Der französische Präsident Sarkozy konnte es denn auch nicht lassen, auf diese Möglichkeit, die EZB-Kredite in Richtung der Staatshaushalte umzuleiten, explizit hinzuweisen. Draghi selbst zog es vor, die Erwartungen zu äußern, die verbesserten Refinanzierungsmöglichkeiten der Banken sollten für mehr Kredite an Unternehmen verwendet werden. Jedenfalls sieht man an diesem Beispiel sehr gut, wie gleitend und unscharf die Übergänge zwischen der satzungsgemäßen Aufgabe der EZB zur stabilitätsgerechten Refinanzierung des Bankensektors einerseits und fragwürdigen Hilfen zur Refinanzierung der Staatsschuld andererseits sind. Diese Unschärfe ist aber auch riskant, weil sie Verantwortlichkeiten verwischt. Angesichts strauchelnder Banken ist zu befürchten, dass sich die Zentralbank noch zu ganz anderen Schritten drängen lässt. Das muss Grenzen haben. Es sind die Staaten, die ihre Haushalte in Ordnung bringen müssen, und sie sind es auch, die das Recht und die Pflicht haben, ihre maroden Banken auf Vordermann zu bringen. Die Zentralbank kann bei der Überbrückung helfen, sie kann diese Last aber nicht in vorauseilendem Gehorsam übernehmen. Thomas Meyer, der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, ist da schon etwas weiter. Er äußerte zum Jahresende 2011 quasi offiziös die Einschätzung, dass die EZB einen Teil der Schulden über die Jahre weginflationieren werde. Das ist über unterschiedliche Wege möglich, auch ohne Ankäufe von Staatsanleihen, einfach durch eine fortgesetzt leichte Geldpolitik.